Die Teilnehmer des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung besichtigten das historische Museum der Jugendbewegung. In der Haupthalle legten sie an den Statuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und den Jugendlichen und Kindern einen Blumenkorb und die Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Sie besuchten auch die zentrale Ausstellung für die klassenmäßige Erziehung.